Kennst du die Perle vom Borsigplatz? Das ist Borussia, es ist unser Schatz. Die Borussen stürmen, sie kämpfen ganz toll. Ja, das bringt Tore, schön und wundervoll. Ja, das bringt Tore, ganz wundervoll. So viele, sie schreien dann Tor. Es stürmt Borussia, Borussia vor. Und mancher wünscht sich, möcht's immer so sein. Borussia stürmt und ein Tor muss noch rein. Borussia stürmt und ein Tor muss es noch sein. Das Stürmen dann wieder aus, dann nimmt man Abschied und feiert zu Haus. Man denkt an Borussia, möcht's immer so sein. Borussia stürmt und ein Tor muss noch rein. Borussia stürmt und ein Tor muss es noch sein. Ist da.